Zum Tag der Sonne und zum Gründungstag der Armee gab die italienische kommunistische Partei in der Druckerei Carlo Gellini in Rom das klassische Werk von Genossen Kim Jong-un. Lasst uns mit revolutionärer ideologischer Offensive dem endgültigen Sieg näher rücken in Broschüre heraus.